there's a brainy motherfucker here to tell you. There's a brainy motherfucker. Ja, also, willkommen live aus Neo Gladbach. Der Knackpunkt. Heute mal mit der Hipster-Hut-Edition. Und da mit dabei haben wir den Ansgar mit einer Fashion-Ansammlung aus Subzylindern. Der Marek mit seinem fies Aldente. Sven mit seiner tollen Headset-Fedora-Kombination. Und ich mit der meisten Menge von Mützen. Jo, wie geht's? Ganz gut. Wow. Ja, geht so. Bis auf die Tatsache, dass du absolut nicht erkannt hast, dass ich nur einen Zylinder aufhabe. Warum muss ich jedes Mal, wenn wir das starten, da muss ich mich sofort über dich beschweren? Als allererstes so ein Hals. Weil das nicht der nur beim laufen, Starten ne? ist, weil du dich immer über alles von mir beschwerst. Gott, darn it. Ich noch nie gemacht. So, aber was habt ihr denn heute zu trinken dabei? Ich hoffe, Ansgar, bei dir gibt es endlich mal Alkohol. Ich habe noch eine Flasche Talamodieu heute bekommen, aber ich habe sie noch nicht angebrochen. Das Talamodieu. Ja, wird vielleicht nächstes Mal. Ja, das ist voll cool. Die ist auch haltbar bis 2013. Super, also hat die auch keinen Alkohol mehr. Dann wird sie ja immer besser. Nee, eigentlich nicht. Wird einfach nur nicht schlechter. Das ist nicht unbedingt besser. Und bei dir mal rein, nee, was gibt's? Nur anders. So fängt auf Scheiße an und es wird nicht besser. Ach, verdammt. Ich habe heute ein Cola-ähnliches Getränk und ich habe Korn. Sirup. So, ich mache heute weiter in der Reihe ekelhafter alkoholfreier Biere. Heute dann jetzt offiziell, weil letztes Mal nur parallel getrunken, isotonisches alkoholfreies Warsteiner. Du leidest für das Volk. Ich leide für das Volk. Und es schmeckt ehrlich gesagt witzigerweise gar nicht so schlecht. Moment, waren Warsteiner nicht? Ich wurde letztes Mal auch extrem dafür verurteilt, dass mir das 5,0 Original Weizen geschmeckt hat. Soll ich jetzt anfangen, dich zu dissen, dass du so eine Plörre trinkst? Ich mach das ja auch freiwillig. Was? Du trinkst freiwillig? Was? Du trinkst freiwillig? Siehst du? Ja, ich leide ja fürs Volk. Ah, shit. Aber im Gegensatz zu dir, der einfach nur der Satan ist, bin ich der Heilsbringer und sage den Leuten, was sie nehmen können, was sie nicht nehmen können. Achte auf übrigens unsere Zuschauer im Chat. Achte auf das Ding hier. Bitte einmal alle Hut ziehen für der. Nee, kann ich gerade nicht, warte. Einmal genau darum macht man das nicht. Damit das nicht kaputt geht. Wo hast du den Link überhaupt gepostet? Ach, da. So, aber sonst, ich trinke eine 4. Okay. Paderborner Pennerbraut. Ist der Shit. Gute, verlass mich nicht. Woraus bestand nochmal Papenburger Pümpel, Ansgar? Papenburger Pümpel war Wodka mit Erdbeerlikör, glaube ich. Yum. In was für einem Gläser trinkt man ab heute bitte immer so das machen? Sorte also. A kurzer mit Sorte B kurzer irgendwie gemischt. Das war irgendwas mit Erdbeer. Erdbeer und Wodka. Also irgendwas ganz Fürchterliches. Ja. Mal kurz mit Wasser nachschauen. Apropos Fürchterliches. Ich sehe gerade in meinem Newsfeed ein Schild eines Restaurants. Suppe des Tages, die Tränen unserer Feinde. Vermutlich meinen sie das Restaurant auf der anderen Straßenseite. Extra salzig. Gibt's immer was zu trinken gratis dazu. Das wäre auch schön, ein Restaurant, was Salzwasser in den Getränken bloß anbietet, gratis. Boah, mir fällt gerade auf, ich habe einfach mal so wenige Themen für heute, das reicht für 10 Minuten. Ja, Mensch, gut, dann können wir mal reden. Das ist richtig, fangt mal an. Erstmal damit. Na, hat einer ein gutes Thema? Gut, dann fange ich mit einem kleinen an. Ja gut, dann ja. Fangen wir an. Fange ich mit einem ganz kleinen an. Die neue Android-Version, wie wird sie genannt? Nougat. Warte. Nougat, sagst du? Ja, Nougat, ja. Mhm. Ich meine nicht das Äquivalenzwort für Nougat, was ich sonst immer benutze. Also ehrlich gemeint oder war das dein Vorschlag? Nein, das ist ernst gemeint. Die neue Android-Version heißt einfach nur Android N und das N steht für Nougat. Ach, Leute. Naja, so viele Leute hatten so viele Sachen. Das ist doch das normale Namensschema von Android. Die haben ja immer irgendwelche Süßigkeiten oder Süßspeisen. Ja, aber sonst war das immer so abgefahrene Sachen. Entwicklername gehabt. Oder halt. Ja, komm, Jellybean oder Ice Cream, was ist daran abgefahren? Ja, komm, Jellybean, Lollipop, das sind wenigstens Wörter, die halt entweder witzig klingen oder Süßigkeiten sind. Hieß eins Schokolade. KitKat hieß ja noch eins. Nein, hieß eins Chocolate. Noch nicht, keine Ahnung. Das ist das Gleiche wie Nougat, das ist einfach lame. Das ist wie Marzipan oder so. Ja gut, okay, vielleicht überzeugen dich ja wenigstens die anderen. Da war, im Gespräch war nämlich noch, als dann bekannt wurde, dass es halt nur N heißt, Nutella, Nesquik oder Numiki, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Hm. Numichi? Nesquik, Nutella, können sie nicht, naja, weil das Vornamen sind. Kann es nicht scheißegal sein, wie ein Mobile OS benannt ist, solange es gut funktioniert? Nein, das spielt eine absolut große Rolle, wie das heißt. Das muss ja schließlich aus Marketinggründen gut ankommen. Mhm. Ja, sicher. Aber wir streiten uns gerade darüber, welches System besser ist, basierend auf dem Namen. Es ist ja nicht so, als ob du viel Wahl hättest. Weil du hast entweder Android, wenn du zu viel Kohle hast, Apple, oder Windows, wenn du Pech hast. Oder wenn du noch nicht mitbekommen hast, wie doof es ist, ja, Windows. Ich meine, wie klingt das für Leute? Ich fand KitKat viel besser als Ice Cream, aber jetzt mit Nougat fühle ich mich jetzt richtig gut. Ah, ich hab noch Lollipop. Also, aber geht's um Android? Boah, das ist der Code. Das verwirrt den Otto-Normal-Idioten. Oh, jetzt fehlt nur noch, dass irgendwelche Politiker kommen, nein, das wird unsere Kinder verführen oder so und ist ungesund, also müssen wir das in was Gesundes umbenennen, wonach die benannt werden. Oh, die Zahnärztekammer hat sich zusammengeschlossen. Ja, wie das war mit dem Kugelmonster, dass es keine Keks mehr essen darf. Um Android zu verzeihen. Und den Zahnarzt ebenso. Ja, langsam wäre die Hüte schwer. Nein, eigentlich nicht. Das Headset macht es nur schwer. Ja, das mit dem Headset ist ein bisschen. Wir bräuchten diese coolen hier für an Kragen, so diese kleinen Kragenmikros. Das war zwischen 5 Euro. Oder gute Mikros. Kaufen wir sie von dem Budget, das uns die Einnahmen von Knackpunkt ermöglichen. Oh ja, diese halt unendlichen. Die unendlichen Einnahmen. Wir haben so welche viele Neuerungen zu erhalten. Also Android, das Neue. Macht das was Tolles Neues? Nö. Nichts dazu gekommen. Hat weniger Zucker als die anderen. Nicht, dass ich wüsste, wie viel anders das ist, weil ich glaube, eigentlich nur, wir nehmen das, was wir alles haben und machen es ein Stück besser. Und weniger. So, wo waren wir denn hier? Nur so ein Thema, was jetzt schon alles bisher verballert wurde. Die letzten Versionen hießen KitKat, Lollipop und Marshmallow. Und Gingerbread. Richtig, Gingerbread. Das hat danke, Redaktion. Ice Cream. Wirklich Ingwer. Das war süß. Gingerbread ist hier. Wie kommst du auf Ingwerbrot? Ja, keine Ahnung. Tschüss, Mann. Wahrscheinlich wurde damit früher mal gespielt. Ah, ich freue mich immer zur Weihnachtszeit, wenn das Ingwerbrot wieder in die Läden kommt. Würde ich aber mal wirklich sehr gerne essen. Ingwerbrot. Ja, weil Ginger Ale hat ja Ingwer drin. Glutenfreies Brot, ey, Ansgar. Du Schellen, du. Deswegen ich bin den Umweg über Ginger Ale gegangen, weil ich das da stehen habe. Gingerbread. Aber sonst bei Themen, habt ihr das mitbekommen mit Led Zeppelin, dass sie ja in einem Rechtsstreit waren? Sind die auch tot? Wieso? Nein, ja, habe ich nicht. Scheinbar haben die einen guten Teil, also es ging darum, ob sie ein Lied geklaut haben und daraus Stairway to Heaven gemacht haben. Aha. Und das... Wirklich jetzt noch, nach all den Jahren? Das Betreffende ist der Spirit Song von Taurus und... Ich hatte das mal kurz angehört. Das klingt scheiße ähnlich. Mhm. Aber ja, die haben scheinbar, dass sie es nicht als Plagiat geklaut haben. Und die tolle Begründung war dieses Jahr, wo der meinte, obwohl die halt eine Tour mit der Band gemacht hatten, ne? Und das halt Dark hat es gehört haben oder so und dann geklaut. Und dann, I don't have a recollection of most anybody I've hung out with. Ich fand super, du hast so viele Drogen genommen, dass du die ganzen 60er dich nicht dran erinnern kannst. Das heißt dann nicht, dass du in den 60ern den Song geklaut nicht haben kannst. Ja, und jetzt haben die Gericht an der Backe, oder was? Nee, also dass das überraschenderweise die freigesprochen wurde, dass es das nicht der Fall ist, weil wirklich, das war verdammt ähnlich. Kann das nicht, könntest du dich nicht rausreden von wegen, ja nee, ist eine Coverversion? Das ja, machen wir doch sonst immer. Wenn du Songs kopieren willst, sagst du immer, ja, es ist ein Cover. Es ist ja, aber dann musst du den Credits ja angeben, wo das Original von ist und sowas. Quellen musst du angeben. Schade. Verkackt. Künstler muss das doch nicht. Musiker? Wie würde das denn in einem Song verbauen? Es gibt Credits für Booklet Song. Machen. Nein, es gibt ein Booklet. Ja, in einem Booklet. Und mal abgesehen davon... Du hast doch bei der Single, hast doch kein Booklet dabei. Mal abgesehen davon entstehen ja sowieso Schäden dadurch, wenn es tatsächlich eine weiße, nicht bekannt gegebene hier Cover wäre, dass sie ja das all die Jahre ohne die Angabe, dass es ein Cover ist, gespielt haben. Was schon ziemlich witzig wäre. Ja, weil diese Millionen, die dann fließen würden. Was soll jetzt passieren? Soll da die GEMA jetzt ankommen und sagen, es geht aber nicht. Nee, da würde dann wahrscheinlich das entsprechende amerikanische Äquivalent kommen, dann so schätzen, wie viel mehr Einnahmen oder wie viel Einnahmen so in etwa dadurch entgangen sein könnten oder wie viel verdient wurde und davon wird prozentual dann verlangt. Warner Brothers muss jetzt ganz schön viel Asche zurückbezahlen dafür, dass sie ständig gesagt haben, wir haben Copyright auf Happy Birthday und jetzt ist es doch kein Copyright mehr. Wow. Das ist. Aber warte, das Lied und nicht. Happy Birthday, ganz frei und ohne irgendwelche Copyright- und Geldabgaben singen. Juhu! Ja, war aber, oh shit, wann war das nochmal? Da war da irgendwie eine Diskussion vor 2-3 Jahren wegen irgendwelchen Weihnachtsliedern. War das nicht hier auch in Deutschland oder war das in den USA auch? Wahrscheinlich war es in den USA auch, da ist doch immer alles. Nee, dass dann irgendwie so ein mega Shit da irgendwie abging, von wegen, weil irgendwelche angeblichen Rechteinhaber irgendwie nicht mit irgendwann Geld von irgendwelchen Ladeninhabern haben wollten. Weil die dann so die typischen Weihnachtslieder gespielt haben, die man halt so kennt. Und dann so, ja, nee, Moment, da haben wir aber so eigentlich die Musikrechte dran, so, nee, da möchten wir jetzt dran mitverdienen. Genau, her mit der Asche. Ja, natürlich, falls ihr es nicht wisst, ich habe auch die Rechte für alle Lieder, die vor 1800 geschrieben wurden. Habe ich alle gekauft für ein paar Cent, war günstig. Also, ja, ich habe mal so 2 Millionen Einheiten an Songs gekauft oder so, ja, sie schulden mir 3,5 Milliarden Euro. Ja, aber schauen wir mal, wie alt sind sie? Für die letzten 2 Jahre. 15, das heißt, sie haben wahrscheinlich 12-mal Happy Birthday gesungen. Ich glaube nicht. Aber mit 3 Jahren habe ich kein Happy Birthday gesungen. Hey, man muss es nicht gut gesungen haben. Und mitklatschen irgendwann. Ich habe einfach irgendwann beschlossen, ich werde nicht mehr älter und deswegen singen wir das nicht mehr. Eine ganz hohe Anzahl an Personen hat für dich Happy Birthday gesungen. Und wenn sie mit uns kooperieren und uns eine Liste der Namen geben, dann wird sich das positiv für sie auswirken. Dann gehen wir 50% von der geforderten Summe runter. Von 10 quasi, Milliarden wollen wir nur noch 5 Milliarden. Quasi strafmildernd wirkt sich das dann aus. Also haben wir da die GEMA-Stasi. Apropos, wenn Bürger irgendwas melden sollen. Oh shit. GZ. Das kann nur schlecht werden. Und das, warte, und das Thema streichen. So, mach weiter. Berlin hat jetzt so etwas wie eine digitale Bürgerwehr. Und das Thema wirklich streichen. So, weiter, mach weiter. Was ist das denn? Ja. Die haben nämlich eine App gestartet, eine Blockwart-App sozusagen, wo Berliner Bürger immer irgendwelche Mängel oder Probleme im öffentlichen Raum bekannt geben können. Sprich, ja, hier ist super verdreckt, kaputte Straßenlaterne, hier ist Graffiti und hier ist das. So, was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis das für irgendeinen Mist missbraucht wird? Darf ich ernst sein? 2 Tage. Ich bin wirklich optimistisch und sage 2 Tage. Ja, vor allem anonym kann man damit Hinweise geben. 2 Stunden. Warte, ein paar Tage, bis Leute rausfinden, dass es diese App gibt, je nachdem, wo die beworben haben. Warte mal, genau, wie gut wurde sie beworben oder ist das einfach nur so, ja, die gibt's jetzt so demnächst? Also die gibt's jetzt einfach. Ich hab's auf meinem typischen Tech-Blogs mitbekommen. So, hey, Berlin hat diese App. Also, seit wann war das jetzt nochmal? Seit gestern. Ich wollte gerade sagen, gestern oder vorgestern. Ja, ja, wenn du jetzt schon redest, dann jetzt. Dann jetzt wahrscheinlich. Jetzt gerade sitzt jemand zu Hause, hey, ich melde da einfach mal irgendwas. Hey, da muss jetzt jemand hingehen. Oder noch viel besser. Ja. Ich kippe ihm einfach mal einen Mülleimer in den Garten von meinem Nachbarn aus und dann zeige ich ihn an, dass er hier so eine Sauerei in der Öffentlichkeit hat. Voll geil. Ja, zum Beispiel. Du benutzt die für irgendeinen Scheiß, für die eigentlich gar nicht gedacht ist, wie dass du dich über deine Taxifahrer beschwerst oder irgend so ein Dreck. Wobei, als Mitarbeiter eines Müllentsorgungsunternehmens, lass dir gesagt sein, dafür braucht es keine App, dafür braucht es nur ein Telefon. Wirklich, ja, aber wir müssen ja mit der Zeit gehen, ne? Ja, richtig. Der technologische Fortschritt. Bin ich als jeder so ein bisschen schlimmer denkt. Weil es ist ja immer noch, da ist ja auch, kannst du auch Anzeige oder sonst was machen, wenn du halt sagst, ey, ich sehe hier ein paar Drogendealer oder so? Ja, an und für sich schon. Du kannst alle Sachen, die halt öffentliche Störenfriede oder was auch immer Missstände sind, halt anonym melden. Also benutzt du das, um die Polizei woanders hinzulocken? Vielleicht. Vielleicht, ja. Wenn die Leute klug genug sind und das gut genug anstellen. Ja, aber dann werden die geschnappt, weil die IPs trotzdem behalten werden und nichts im Internet wirklich anonym ist, wenn du nicht arg damit verhältst. Höchstwahrscheinlich nicht. Also mal sehen, wie lange es dauert, bis es Missbrauchsmeldungen bei der App gibt. Wie läuft es denn eigentlich mittlerweile jetzt so hier mit dem Unity Media alle für offen? Wie hieß das Gesetz jetzt nochmal? Oh Gott, das hatten wir doch letzte oder vorletzte Woche. Ja, es war doch bloß jetzt Missbrauchsentlastung bei WLAN-Netzen. Ach so, der Kram. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, also es war bloß, dass man nicht zur Strafe gezogen werden kann, wenn Leute, die das Öffentliche nutzen, damit Unfug anstellen. Ich meine, okay, da habe ich jetzt auch echt zu wenig Ahnung für. Du bist doch dann theoretisch über... Also generiert dein Handy dann eine neue IP in dem Sinne? Also eine eigene Identifikationsnummer oder übernimmt sie dann die Identifikationsnummer des Netzes, in dem du drin bist? Also des WLAN-Netzes. Also das ist ja diese offene WLAN-Funktion, durch die du dich einloggst. Sprich, du bist schon mal in einem anderen Netz drin, als die des normalen, weißt du, Router-Besitzers. Ja, ja. daran kannst du schon unterschieden werden. Ich meine, eine IP bekommst du über hier automatisch, DHCP. Ja, aber stimmt, weil wozu gibt es dann Mac-Filter und sowas? Ja. Wenn das dann alles so eins laufen würde, wäre es ja schwierig. Ich denke schon, dass du da einfach mal eben, weißt du, auch nachverfolgt werden kannst. Das ist ja eher, dass halt der Besitzer da nicht für belangt werden kann. Aber ich bin froh, dass das gemacht wurde. Das WLAN-Gesetz wurde ja sowieso entschärft. Nee, natürlich. Also, dass dann der Besitzer des WLAN-Netzes dann natürlich dann außen vor ist. Das ist ja schon okay, ist ja auch richtig so. Die Sache ist dann halt nur, wie gesagt, die Frage stellt sich mir so, okay, wenn er dann die IP shared oder so und du dann halt praktisch in einem öffentlichen Netzwerk bist und dann gehen wir mal da von einem dummen Zufall aus, 20 Leute sind rein zufällig jetzt im selben Umkreis von, lass es keine Ahnung wie viel, 100 Meter sein und bauen halt parallel so eine Scheiße auf, die dann halt alle parallel halt mit derselben IP-Adresse dann halt angezeigt werden wird, wo wir halt schon bei Speicherungen wären. Das war ja nur ein Gedanke. Nichts hindert Unity Media daran, da irgendwas in ihren Router-Software einzubauen, die noch ein paar zusätzliche Infos mehr mitschickt, wenn da sich Leute drin verbinden. Natürlich. Nur halt jetzt mal der Zeit angesehen, so nach dem Motto, das ist jetzt 2 Tage da. Da jetzt was irgendwie zu patchen, beziehungsweise da irgendwie Fehler irgendwie schnell auszubauen oder so, vor allem jetzt über ein Wochenende, wo wahrscheinlich sowieso keiner da ist. Der Besitzer des Geräts hat zumindest keine Schuld. Das ist ja jetzt offiziell. Du meinst, ja, das Netz ist, ja, richtig. Ja. Also der Steller des WLANs. Ups, da bin ich leicht gegen das Mikro gekommen. Was echt eine interessante Situation ist, weil das ist so, als ob du, ja, ich lege hier diese Gewehre hin und wenn der was damit macht, dann ist es nicht meine Schuld, das ist irgendwie eine Situation, die es sonst nicht so gibt im Recht, die oder? Die existiert nur in den USA. Ja, oder Autos, ich steche das Fahrzeug, wer es nutzt und damit halt Unfälle baut, ist ja nicht meine Schuld. Oh gut, da erinnerst du mich gerade an was ich googeln muss, was wir noch eventuell kurz ansprechen sollten. So. Und wie unser Gast im Chat das auch erwähnt, man muss es ja nicht mitmachen. Ich habe denselben Mist bei mir auch in meinem Telekom-Router. Ja. Ich kann das, wenn ich will, abstellen und dann gibt es keinen freies WLAN mehr bei mir. Und war das jetzt nicht auch eine wichtige Sache, weil ja darüber diskutiert wird, dass diese vorgeschaltete Seiten, wo du dich an die allgemeinen Regeln sagst, zu halten, weil die teilweise jetzt in den zukünftigen Protokollversionen ja nicht mehr funktionieren werden. Ja, genau. Weil dieses Ganze, das ja halt, du willst dich wo einloggen und dann kommt bitte. Vorher wurde dein Versuch, sich zu verbinden, ja abgefangen und dir wurde eine andere Seite vorgeschoben, auf der du dann halt normalerweise dich einloggen würdest. Das entfällt dann ja. Ja, aber ich meine, das soll ja auch irgendwie halt, weil das ist ja eigentlich bloß möglich, weil das eine Sicherheitslücke ist oder eine ungewollte Funktion, ja, die nicht geplant war. Ja, genau, eben. Das stimmt. Und in zukünftigen Versionen, wenn die ja endlich mal wieder Protokolle aktualisieren und sonst was, soll das ja dann wegfallen. Naja, abwarten. So, was haben wir denn? Ein Schritt für das freie Internet. Yes, hack the planet! Wo wir ja schon wieder so bei Geld, Verklagen und so weiter sind. Ihr habt das schon mitgekriegt mit Microsoft Windows 10, was da jetzt wieder war. Yep. Ich erwähne nur kurz 10.000? Ja, 10.000 Dollar. Yep. Ah, herrlich. Ein kleiner Etappen. Und warum haben sie das gemacht? Nicht, weil sie sich irgendeiner Schuld bewusst sind, sondern sie wollen einfach keine Klage am Hals haben und haben sich einfach geeinigt mit der Person. Was war jetzt? Sie wollen kein offizielles Urteil haben, was in irgendeiner Form als Präferenzverhältnis herangezogen werden kann. Jemand hat tatsächlich Microsoft vors Gericht gezogen, weil ihr Gerät zwangsgeupdatet wurde auf Windows 10. Obwohl sie das überhaupt nichts wollte und nichts bestätigt hatte, gar nichts. Vor allem im Hintergrund dessen, dass Microsoft ja dann vor kurzer Zeit seine Update-Politik so geändert hat, dass wenn du auf das X in der Ecke klickst, bestätigst, dass du das runterladen willst. Das war dämlich, ja. Ja. Herrlich. Und ja, und dann hat sich jemand einfach direkt vor Gericht mit denen getroffen und die haben gesagt, nee, hier, kriegst du Kohle, kriegst Entschädigung, Hauptsache wir haben keinen Ärger. Und dann haben die das ganz schnell wieder entfernt. Es ist scheiße, wie aggressiv die damit rangehen. Aber ich habe so eine Hoffnung, dass jetzt, weil es ist jetzt nur noch einen Monat am Laufen, dass man gratis updaten kann. Richtig. Ja. Und dann soll ja das jetzt noch Ende des Monats, ja. Bei uns in der Arbeit haben die das jetzt auch endlich mal forciert. Weil ich hoffe, drei Monate Windows 7 oder 8 unglaublich gehackt, wie sonst war es. Alle Leute, die nicht geupdatet haben, selbst schuld, alle Daten verlieren oder so. Ja. Weil wenn ich durch die Scheiße gegangen bin und so viel verloren habe, müssen die da auch durchgehen. Boah, mal kurz aufrichten. Aber es ist schön. Ich finde, das ist ein sehr toller Beweis dafür, was für ein Arschloch Microsoft eigentlich ist. Ja. Das ist der Wahnsinn. Oder zumindest sein kann. Ich glaube, das größere Problem ist damit, die wollten eigentlich was Nettes tun, so halbwegs. So, okay, wir wollen lieber wieder, dass wir halt auf ein System bloß entwickeln müssen. Also einheitlich, also schenken wir allen das Upgrade. Oh, ist doch toll. Warum installiert das keiner? So, Leute, ihr habt nur noch ein paar Monate. Warum installiert das keiner? Und dann, oh nein, wenn wir das dann abschalten in einem Monat, dann werden die Leute alle sauer sein, weil die Updates plötzlich zahlen müssen. Schmuggeln wir rein für die Leute, die keine Ahnung haben. Ja. Ja, aber ganz ehrlich, die Version, diese Version davon, ist ja auch teuer. Mal abgesehen davon, sie haben ja auch mehr Benutzerprofile davon, wenn Leute sich auf 10 upgraden, weil du kannst ja nicht komplett all das Geschnüffel abschalten. Nicht jeder hat so einen Franz weiß, dass du das zumindest auf ein Minimummaß reduzieren kannst. Die meisten Leute upgraden sich das, freuen sich über Cortana und wundern sich, warum Cortana eigentlich alles weiß, was du da so schwafelst. Ja, ich bin da auch nicht ganz grün mit, ob ich das wirklich machen soll. Ich hab's mir ja auch noch nicht gemacht. Cortana, aber abgesehen davon funktioniert das Betriebssystem echt gut. Ja. Ich habe keine Probleme festgestellt. Und ich war auch noch so wahnwitzig und habe das auf einem alten MacBook damals noch auch installiert. Und das war ja damals nicht unterstützt, also das ist auch immer noch nicht unterstützt auf dem alten MacBook gewesen. Hat aber trotzdem. Aber es läuft. Ja. So, aber jetzt kann man ja Bilanz ziehen. So, ich sag mal, ein Jahr Windows 10 kann man ja schon fast sagen. Was ist eure Bilanz bisher? Also, okay, Marek natürlich läuft wunderbar, abgesehen von hier und da, kleinen Einzelheiten, bla. Ja, das eine Gerät war von vornherein nicht unterstützt und mein jetziges funktioniert eigentlich soweit tadellos. Christian? Ja, ich hatte ja die Anfangsprobleme, die richtig scheiße waren. Nennen wir es mal Audioproblem, ja. Nee, und absolut unlogisch mit, ach ja, nachdem das installiert war und schon ein paar Mal hochgefahren war und wieder runtergefahren, ja, dann lösche ich dir einfach nochmal 300 Gig Daten. Weil so. Das finde ich sehr kurios, dass das überhaupt passiert ist. Ja, mit den Registries und Daten, also das Ganze. Hat aber Windows 10 euch wenigstens noch die Liste angezeigt von Programmen, die eventuell jetzt neu installiert werden müssen, beziehungsweise nach dem Update nicht mehr funktionieren werden? Ja, so also nach dem Weil Update haben sich keine Programme gehört, dass das irgendwie verschwunden sein soll nach einer Zeit. Mir hat's nur Demon-Leute gesagt, das muss weg, das muss weg. Ja, also so bei 3 Programmen hat er mir gesagt, das funktioniert in der Version unter Windows 10 nicht, muss deinstalliert werden. Ob es das jetzt selber eigenhändig deinstalliert hat, weil das waren Programme, die ich sowieso nicht aktiv gebaut habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber danach hat es irgendwann Ruhe gegeben. Also bei mir war es Demonoid und ich glaube, Windows 10 hat die Funktion selber drin, oder? Dass du eine ISO-Datei als künstliches Laufwerk sofort drin haben kannst. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe lange keine ISOs mehr gemountet. Ja, ich hatte es halt auch bloß für Nachhinein und habe es dann doch für was gebraucht. Und ich glaube, da war es dann sofort automatisch selbst da drin. Oder das ist halt die. Also du kannst ja jetzt noch die ISO runterladen, ne? Ja, du kannst ja jetzt noch die ISO runterladen und mounten. Ich weiß noch nicht, wie das dann nachher mit Aktivierung und so weiter geht. Es geht darum, dass. Was er meint ist, dass Windows 10 eine eigene Funktion hat, dass du eine ISO einfach als Laufwerk einbinden kannst. Das, wofür eigentlich jeder Hans und Franz als Demon-Tools benutzt virtuelles hat. Laufwerk. Ach so, keine Ahnung. Das war, meine ich, automatisch. Das hab ich, ehrlich gesagt, das habe ich seit wirklich der Installation von Windows 10, gefühlt nicht mehr gebraucht. Also. Ja, eben. Ja, bei mir ist halt die Option, weil... Ich zu illegaleren Zeiten öfter mal ISOs einbinden müssen, aber... Illegal? Ah, du meinst Sachen, die längst verjährt sind. Sachen, die natürlich längst verjährt sind, richtig. Also 5 Jahre alt war es. Deswegen feiern wir heute diese Hutparty, weil die Sachen sind verjährt. Fucking Snitches! Ja, wer hat die Zigarren und das Geld, um die da anzuzünden? In irgendeinem Land ist es bestimmt noch nicht verjährt. Oh, whoops, da hätte der Hut beinahe einen Abgang gemacht. Aber auch nur beinahe. Ich hätte jetzt noch ein Thema... Wir alle mögen ja zu einem guten Grad den Bryan Cranston, ob man ihn als Heisenberg mag oder als den Vater von Malcolm. Sowohl als auch, unterschreibe ich sofort. Ja. Und der ist ja auch von der Comedy-Reihe, also bei Malcolm mit dem drin, dann zu den ernsthafteren Rollen gekommen. Ich meine, das letzte große war, glaube ich, dass er in Godzilla einen Wissenschaftler gespielt hat. Ja. Hast du mitbekommen, was denn so seine nächste große Rolle wird? Oh ja, hab ich, warte. Irgendwas habe ich da... Fuck, da war was. Bryan Cranston. In einem sehr guten Film. Nein, ich sollte das nicht googeln. Googeln können wir alle. Ja, aber ich will es jetzt selber wissen, aber er erzählt. Also sagen wir einfach, dass er etwas blau aussehen wird. Ach ja. Na? Okay, sprich blau. Was er meint? Oh shit, es ist wieder soweit. Mein Bild ist eingefroren. Yeah. Top. Überlegen Moment. Und wie lange hat es gedauert? 27 Minuten. Das ist also, euer Rekord. Er wird was blau sein, etwas leuchten, dein Kopf sein. Dein Kopf sein? Ich weiß nicht, dann verwechsel ich das gerade. Und er braucht ein paar Teenager mit Attitude. Oh nein. Doch. Er wird Zordon in dem Power Rangers Film, der kommt. Richtig. Ach du Scheiße. Das klingt jetzt irgendwie übelst geil. Stell dir vor. Ich hab noch auf das Power Rangers Intro. Warte, das höre ich mir mal parallel an. Mach ruhig weiter. Oh yeah, das geile Gitarren-Intro der Serie. Also wieder eine amerikanische Produktion von Power Rangers, ein, ja? Ein Power Rangers Film. Es ist egal, ich sehe einfach Power Rangers, der kommt. Die haben schon Modelle und so gezeigt und das sieht sehr, sehr seltsam aus. Irgendwie was mehr Sci-Fi-mäßig mit mehr Effekten und Budget. Es ist... Ja, mehr Effekte und Budget ist immer drin. Strange, aber das ist das Problem. Boah, wenn ich Zordons Gesicht jetzt so in der alten Serie sehe und dann einfach so, okay, das soll ja wieder so ein Crans Gesicht hin. So. Wow. Hey, wer weiß, wie er mittlerweile aussieht ohne Bart. Will man sich gar nicht vorstellen. Aber die Sache ist... Brian Cranston ohne Bart? Das war Power Rangers, das ist ein Teil meiner Kindheit, wie andere Teile auch. Aber das ist so einer, der so richtig käsig geblieben ist und dumme Positionen auf dem Weg damit erhalten hatte. Weil ich meine... Also wenn du mich ehrlich fragst, das Einzige, was ich in einem neuen Power Rangers sehen möchte, wären Bulk und Skull. Richtig, ja, ich hab nein. Auch gesagt, wie heißt es nochmal? Paul Schrier und Jason Narvi. Hier ich auch gerne da wieder drauf. Aber von mir aus auch als alte Säcke, soll mir egal sein. Aber ja, mit der gleichen Musik. Super. Mit demselben so derpigen, idiotischen Hintergrundsong, den sie da hatten. Ja, aber ich meine, die Plotgeschichte von der amerikanischen Power Rangers, weil das ja alles zusammenhängt. Das heißt, du hast erstmal diese Normalos in dieser Kleinstadt, die aber trotzdem Tokio Skyline hat. Dann Bulk und Skull irgendwie Polizisten oder so. Mighty Morphin? Warte, hießen sie eigentlich alle Mighty Morphin Power Rangers oder gab es dann auch... Nee, es gab, glaube ich, also, Dino Rangers, Power Rangers Turbo... Nee, oder, also nee, jetzt ohne Scheiß, ist jetzt Mighty Morphin, ist das jetzt nur für die ersten 1, 2, 3 Staffeln, also halt für die, sag ich mal, Startbesetzung? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Und der Rest heißt dann irgendwie noch anders, oder ist das so der allgemeine Obertitel und die anderen haben dann praktisch nur so als Untertitel weitergemacht? Tut mir leid, ich kenne den Kanon nicht. Aus dem Dschungel. Ich weiß, was, irgendwann war es ja, dass sie im Weltraum waren, mit einem Schiff oder so. Als sie die anderen Formen von Power Rangers gebracht haben, eben halt ja, diese Dino Rangers waren ja die Startdinger. Aber dann gab es später welche mit Ninjas und all so einem Quatsch. Das war Bullshit. Und die haben sie dann, glaube ich, teilweise auch so rübergebracht, dass das immer noch die gleichen sind. Okay. Ja, nee, die Cast hat sich ein bisschen verändert. Ich bin mir nicht sicher, aber... Weil du jetzt erst die normalen mit den Dinos. Bisschen. Dann hast du den Film gehabt, wo die zu den Ninjas wurden. Ja, das war der zweite Film. Und das war die gleiche. Danach hatten sie aber halt auch die Ninja Rangers als Serie. Und da waren, glaube ich, auch die... Ja. Das war, glaube ich, die gleiche Besetzung wie aus dem ersten Versuch der Serie. So, dann hast du aber Turbo, die mit den Autos, wo irgendwie ein kleiner 14-jähriger Junge auch mit dabei war, der plötzlich zu einem erwachsenen Kerl wurde im Kostüm. Peinlich. Und das war irgendwie der kleinere Bruder auch von einem anderen oder so. Und dann war irgendwie wieder ein paar von der alten zurückgekommen und dann nicht. Also, die Power Rangers Turbo hatten auch einen eigenen Film? Nein, nicht, die hatten nicht alle einen eigenen Film, aber... Serienadaption. Also heißt, naja, Fernsehfilm kann es ja auch sein oder Pilotfilm oder so. Also, egal. Doch, hier, aber, Turbo, Doppelpunkt Power Rangers 2, da gibt's einen Trailer zu. Ist es nicht schlimm, wie wir uns unterhalten fake. Über fucking Power Rangers? Hey, ich muss ehrlich sagen, mich hat das prima unterhalten, als das so im Fernsehen lief. Ja. Ja, auch wenn der Schwarze schwarz war und die Asiatin gelb. Und der Asiat gelb. Aha. Der Nerd war blau. Natürlich immer mit blauer Latzhose rumgelaufen, rein zufällig. Und die Asiatin hatte einen Penis in den ersten Folgen. Kennst du nicht? Die Stunt-Double oder was? Wie die Serie ja funktioniert hat, war, du hast die asiatische Serie, die japanische, genommen, die Action-Szenen rausgeschnitten und die zusammengeschnitten mit amerikanischen Schauspielern, die dann den Nicht-Power Rangers-Teil hatten. Deswegen die manchmal seltsame Plots hatten. Und die Sache war, der gelbe Ranger, der ursprüngliche, aus der Serie, wo sie es genommen hatten, war ein Kerl. Deswegen hat die irgendwie... Der war da die weibliche Besetzung? Ja, nur die Pinke. Ist dann auch umgekehrt? Eine Asiatin, den Namen weiß man ja nicht. Nee, da war es ja ein Asiate. 25 Jahre her. Nee, deswegen hätte ja in der Originalfassung, sag ich mal, hätte ja auch hier der schwarze Ranger hätte ja auch eine Frau sein können oder so. Das hätte ja auch sein können. Nö, weil nur die pinke war ja, weil die hatte einen Rock. Ah, Gott. Und der Rest nicht. Das ist ja fürchterlich. Das muss nichts heißen. Ich glaube, es gab eine Edition Power Rangers, da war der pinke Ranger auch ein Kerl. Also auch im Original. Aber ich weiß noch nicht mehr, in welchem Stil das war. Wann das, oh war Gott, das Power Rangers Mystic Force. Ich glaube, das wurde von Power Rangers SPD. Da so viele. Super Sentai, ey. Zero Gold Ranger. Oh Gott, ich kotze gleich. Ja. Ey, der grüne Ranger, der böse war. Ja, der goldene Ranger. Power Rangers Operation Overdrive Mercury Ranger. Je mehr Präfixe und Suffixe es hat, desto besser ist es. Nein, ja, ich so, da ist dann so, der ist dann halt der Operation Overdrive Mercury Ranger. So. Yeah, okay. Wie ist die Abkürzung? OMG. Es ist Omsk Ranger. Abgekürzt heißt es Omsk. Power Ranger SPD Omega Ranger. SPD Omega. Jetzt sind wir schon wieder in der Politik. Oh, das wäre so toll, wenn du ein paar Power Rangers hast, aber mit Farben, die irgendwie alle im pinken Spektrum sind. Aber halt, du genau nichts weißt. Okay, der ist rosa, der ist pink, der ist magenta. Was haben wir sonst für Pinkfarben? Der ist orange. Okay. aber apropos Rassismus. Oh, fuck. Ach, Themawechsel. Oh shit, jetzt bin ich gespannt. Eine Schule in Manhattan hat wieder mit Rassentrennung angefangen. Hm? Welche Rassen? Und zwar eine Elite-Schule in Manhattan behandelt weiße Schüler anders als farbige. Und zwar machen sie die voll fertig und sagen denen, ihr seid weiß und ihr solltet eigentlich voll schämen dafür. Und den anderen Kindern, also den farbigen, geben sie dann Süßigkeiten und behandeln die besser. ich glaube, die haben das nicht so kapiert, dass das in beide Richtungen nicht funktioniert. Wenn ich als Weißbrot beschimpft werde, dann ist das genauso schlimm. Nee, das sind wie die Feministinnen, die meinen, wir müssen jetzt halt dann Männer scheiße behandeln, dann ist das fair. Ja, genau, wir müssen jetzt Männer so lange scheiße behandeln, wie Frauen scheiße behandelt wurden. Oh fuck. Also nur 15.000 Jahre. Danach ist alles okay und dann kann man damit aufhören. Ja, deswegen die Doktrin, weil wenn du wirklich Feminist bist, würdest du ja nicht wollen, dass Frauen besser behandelt werden. Du willst bloß, dass alle gleich behandelt werden. Ja, eben. Das ist ja gerade das gigantische Problem an diesem Scheiß, dass es ständig darum geht, dass andere sich bevorteilen wollen und nicht, dass alles gleich haben sollen. Das ist einfach fürchterlich. Wie häufig habe ich diese Sachen gelesen von wegen, ja, Frauen wollen irgendwie dasselbe verdienen, wollen bla bla bla, wollen bla bla bla. Aber wenn es um irgendetwas geht, wo Männer so praktisch eine Pflicht zu erfüllen haben, also das ist jetzt nicht unbedingt meine vertretene Meinung, das ist nun mal wieder so das, was man meme-technisch und halt diese ganzen Bilder sind ja allgemein bekannt. Ja, trink den Bier. Was man da natürlich mal wieder liest. Aber wenn es dann zum Beispiel so um Themen geht wie, ja, so, ja, Wehrpflicht, so, nee, Frauen, Wehrpflicht, oh, fuck it, bin raus, bye bye. Jetzt habe ich wieder ein Fass aufgemacht. Ich werde jetzt wieder einfach nur angestarrt. Aber Marek, beweg dich mal kurz. Ist deine Cam wieder da, oder? Die ist schon lange weg, Mann. Okay. Du versuchst so abzulenken gerade, ne? Wie du weil ich habe schon das Fass aufgemacht und wupp, weg. Das weißt du, das so ein 500 nein, Sven. Das ist der Blick, den du verdienst, wenn du sowas da redest. Warte mal, wie guckst du überhaupt? Da muss ich mal. Aber die Sache ist, das ist auch das eine Beispiel, was ich dafür sehe, was ja hat recht, weil wenn du gleichen Rechte solltest auch die gleichen Pflichten haben. Aber das ist eine der wenigen Pflichten, wo Frauen dann ausgenommen wurden im Vergleich zu Männern und wirklich bloß das einzige war. Ich finde, Wehrpflicht ist auch das Thema, was noch so am wenigsten wild ist. Mittlerweile ja. Jetzt wo es keine. Aber das war halt das einzige Gegenargument, was die andere Seite, Gegenargument, was die andere Seite hatte. Ja, mehr habe ich ja gerade auch nicht. Ey, meine Fresse, weil mich interessiert das Ganze nicht. Wenn eine Feministin meint, halt unbedingt jetzt so voll rumragen zu müssen, also ganz ehrlich, hört der irgendeiner wirklich ernsthaft zu? Also länger als einen Abend? Naja, es gibt Leute, die lassen sich von sowas beeinflussen und das sind dann die Leute, die dann da mitgerissen werden und, keine Ahnung, es werden mehr. Aber ich glaube, das größte Problem mit auf der Schule, das ist dieses, dass dann jetzt ganz viele weiße Rassisten sich bestätigt sehen in ihrem Weltanschauung, dass nein, die Weißen werden natürlich in Wirklichkeit unterdrückt. Wusstet ihr das nicht? Seht euch diese Schule in Manhattan an. Das ist ja das Problem, dass sie einfach den Spieß umgedreht haben und als ob das das besser machen sollte. Ja, ich hab ich bin schwarz, ich bin gut. Ich habe das ein paar Politiker gesehen. Ich meine, das Einzige, was ich befürchte, wenn Kinder so, und die machen das mit ab frühesten 6 Jahren schon bei den Kindern, dass sie denen reinreden von wegen so, du bist weiß, du bist privilegiert und so, du solltest dich fürchterlich fühlen. Ich befürchte, dass das eine Generation von Weicheiern wird und Ja, genau. Marek fürchtet den Fortbestand der weißen Rasse. Ja. Nein, das war eine Generation von Rassisten. Ich fürchte den Fortbestand von geistig gesunden Menschen. Nee, das wird eine Generation also von Rassisten. Also wegen Zenit geistiger Gesundheit. Ich wollte gerade sagen, ich bin da eher bei Christian, wenn ich so weitergehe. Als kleines Kind wird dir was eingeredet, sobald du Teenager bist, sagst du, fuck this shit. Und bombst dann schwarze Autos, weil wenn ich mich schlecht fühlen soll, dann richtig schlecht. So viel zum Thema Trotzreaktion im Jugendalter. Nö, ich will das jetzt nicht mehr. Ich bombe jetzt ein schwarzes Auto weg. Ich meine, vielleicht auch nicht. Stell dir wirklich eine Generation vor von allen, die sich bloß dauernd bei den Schwarzen entschuldigen wollen, aber trotzdem nicht Entschädigungen zahlen wollen. Du meinst unsere? Ja. Du meinst unsere? Oh ja, es ist schlecht, was passiert. Oder wie das die Tatsache auch ist, dass Obama sich nicht für die Atombomben entschuldigt hat, als er drüben in Japan war. Die haben sich auch noch nicht für Godzilla entschuldigt, also, hey. Der ist fair. Eins nach dem anderen. Ey, können wir uns nicht endlich mal für Menschen entschuldigen? Meine Fresse, nee. Warum macht denn keiner den ersten Schritt? Das ist doch immer das Gleiche. Irgendwas passt uns nicht, aber nee, wir wollen nicht zuerst. Nee, die anderen erst. Aber wo wir bei dummen Amerikanern sind, ich habe da ein herrliches Thema, was einfach toll ist. Allein bei dem Wort dumme Amerikaner hast du gerade, ich glaube, 50.000 Menschen auf einmal getriggert. Also drei. Also scheinbar 3 Kerle wurden von der Polizei aufgehalten, weil... Warte. Halt, das sind genau die 3. Nicht, weil sie schwarz sind, aber... Die einzigen 3, die können... Nee, das sind 3 Chinesen mit dem Kontrabass. So sieht's nämlich aus. So, die hatten nämlich jetzt mitbekommen, dass ein Saß Mädchen, die was die kennen, gegen ihren Willen festgehalten wird in New York. Was war ihr soforter Plan? Nee, ich hab aufgrund der Internetverbindung gerade echt nichts verstanden. Tut mir leid. Also, ja, man hört also das natürlich im Podcast jetzt, aber... So, du setzt kurz leicht aus, Christian. So. Skype pegelt. Ja, fuck Skype. So. Oh, Kamera. Oh, er ist wieder da. Aber sehen wir, wie lange. Also, diese 3 Leute sind nach New York reingerast und von der Polizei geschnappt worden. Warum? Weil sie ihnen wurde gesagt, dass ein Mädel, was sie kennen, gegen ihren Willen festgehalten wird und sie wollen, haben natürlich den logisch ersten Entschluss gemacht und wollten losfahren und sie retten. Warum wurden sie festgehalten? Weil der ganze Van von denen voll war mit Waffen und 2000 Kugeln. Oh, solche Amerikaner. In welchem Bundesstaat war das? Ich muss das fragen. Ja, so New York. Ach so, okay, cool, das hatte ich mitgekriegt. Da habe ich aber auch nicht gehört. In New York durch den Holland. Okay, das ist unerwartet. Mit voll. Ich hätte so Louisiana. Nope. Erwartet. Und die haben das Mädel gefunden. Und sie sagte, sie will nicht gerettet werden. Warte mal, will sie generell nicht oder nicht von denen? Ja, das also, ist wichtig. Sie konnten nicht die Polizei konnte nicht sagen, ob das Mädel wirklich ein Problem war oder nicht und bloß sie möchte nicht gerettet werden. Wer weiß, aber ich stelle mir das einfach so vor, es war irgendwie, Mädel möchte dem Ex-Freund nicht sagen, dass es Schluss ist oder der ist was aufdringlich und dann, nein, ich kann nicht weg, mein Freund hält mich hier. Und er ist schwarz, hat Drogendealer und hat Waffen, also komm nicht her. Er ist schwarz, er hat Waffen. Triggered. Ja, welcher Amerikaner hat keine? Alle unter 14. Über 50%? Oh nee, Quatsch, Entschuldigung. Hast du sogar gesagt, alle unter 14 möchte ich dich... Nee, ich korrigiere das. Ich habe ja vergessen, es gibt ja diese Spielzeugfirma My First Rifle, die ja für Kinder Waffen herstellt. Ja. Die hatte ich komplett vergessen. Wo rein zufällig natürlich schon, glaube ich, ein Bruder seine jüngere Schwester erschossen hat. Ja, aber das ist ja schon wieder Jahre her. Mein erstes Gewehr von Fisher-Price. Noch zum selber zusammenbauen. Hey, wenn bei der Nationalen Rifle Association weniger sind als bei manchen Fitnessclubs. Die es aber trotzdem seit Jahren schaffen, irgendwie ihren Kram durchzusetzen. Durch sehr gut platzierte Geldgeschenke. Und weil Leute sich bloß einsetzen gegen Waffen, wenn gerade ein neuer Anschlag war. Wie, schauen wir mal, es war wieder ein paar Tage nix, wahrscheinlich. Heute wird einer noch sein, wer weiß. Nee, Waffen töten keine Menschen. Menschen töten Menschen. Ja, mit Waffen. Bitch. Ja, aber Menschen können auch Menschen nur mit den Also Fäusten zum Teil ziehen. Ist ja, das Argument richtig. Klick, klick, weil wenn du alles verbieten möchtest, womit Menschen andere Menschen umbringen könnten und tun, dann könntest du nichts mehr kochen. Oder du musst alle Lebensmittel in kleinen Würfel formen. Ja, naja, okay. Lebensmittel und Herde zum Beispiel Esslöffel haben sich ja herausgestellt, dass sie nicht sehr effiziente Mordwaffen sind. Ja, ja, aber dann musst du Fleisch mit einem Esslöffel schneiden. Ja. Rohes Fleisch. Nee. Ja, nee. Einmal und nie wieder. Deswegen, nein. Es gibt... Oder Autos. Passiert. Ist auch scheiße gefährlich oder so. Deshalb gibt dieses Argument, macht das Recht, gefährlich. Alle muss man dem Willen verbieten. Es wird aber nicht alles mit dem Willen, es auf einen Menschen zu richten, geschaffen. So wie zum Beispiel den Löffel oder den Herd oder was weiß ich, ein Putzmittel. Du kannst natürlich alles in irgendeiner harmvollen Weise einsetzen, aber das ist jetzt zumindest meine Meinung. Nur Waffen werden gebaut, um sie auf Menschen zu richten. Was mit Jagdgewehren? Und die haben die einzige Funktion, Menschen zu verletzen oder zu töten. Hirsche. Was ist mit einer Elefanten? Ja. Ach, egal. Tiere. Was ist mit denen, die auf Tiere gerichtet werden? Was ist mit dem Elefantengewehr? Kannst du auch. Das geht natürlich auch. Nee, aber das heißt, keiner darf mehr jagen? Das wäre ehrlich gesagt auch ziemlich cool, ja. Nein, es gibt... Wow, ich möchte nicht mehr mit Ansgar sprechen. Was, ich werde mich jetzt... Ihr seid alle für Jagd? Und ihn stumm beleidigen. Ja, weil Jagd, wenn sie verantwortungsbewusst und von guten... von Leuten, die sich auskennen, betrieben werden, werden damit Herden zurückgereist. Wir reden immer noch von Amerikanern, oder? Ihr wisst schon, ja, aber auch die, aber auch Amerikaner. Löwen erschießen. Aber auch Amerikaner sind Menschen, Ansgar. Warte, die ja, auch Amerikaner müssen jagen. American Life Matters. Es gibt trotzdem Jagdsaisons und die Tatsache, die haben auch das, dass du nicht schwangere Tiere zum Beispiel schießen darfst oder in gewissen Zeiten weibliche. Deswegen, solange es da Regeln gibt, weil wir als Menschen haben die meisten... Wir als Menschen haben die meisten Raubtiere entfernt aus der Nahrungskette, weil wir die einfach weggejagt haben oder selber erschossen haben, weil die manchmal uns getötet haben. Nennen wir es mal freundlich entfernt, ja. So. Okay, nehmen wir mal den Teil der Jagd auf Tiere weg jo. Und bleiben einfach bei dem Teil, wo zu viele aus der Bevölkerung zu einfach Zugang zu Waffen haben, die nicht für die Jagd benutzt werden, ja, daran sondern um sich zu verteidigen. Ja. Nehmen wir über mal den nur den Teil. Lassen die ganzen Tierficker, lassen die mal raus. Über den Missbrauch von Waffen. Die ganzen Tierficker. Ne, daran sind ja auch nicht die Waffen schuld, sondern letztendlich die Menschen. Und genug von den Leuten würden auch Amok laufen, wenn die bloß ein Messer haben an einem Bahngleis und Islamischer Staat ausrufen. Ja, aber die kann man. Meine, manche Leute laufen ja auch Amok, wenn man sie hänselt, indem man sie Harry Potter nennt. True Story. Daniel Radcliffe ist Amok gelaufen. Hey, Harry Potter, nenn mich nicht mehr so. Harry! Wir müssen. Oh, fuck this shit. Ich gehe jetzt ein Theaterstück, wo ich mich ausziehe. War zumindest letztens passiert. Da wurde irgendwie ein Bursche eingebuchtet, weil der auf zwei Mädels losgegangen ist, die ihn Harry Potter genannt haben, weil er ein bisschen aussieht wie Potter. Eine hat ein Messer in die Fresse. Ah, da war die andere hatte. Und die andere hat er gegen eine links Betonwand also mit dem Kopf geknallt. Oh. Nice. Also gut also, ab. Aber Harry Potter, serious business, man. Harry Potter ist der neue Ultimate Cage Fight. Fucking Muggel. Warte, geht aber! Gott, ist das behindert. Oh, jetzt will ich ein, was heißt das? Dragon Ball Harry Potter Crossover. Aber wo wir gerade bei Dragon Ball sind. Für Goku. Können wir vielleicht langsam zum Film kommen? Nein. Okay. Oh, nö, einer hat noch Themen. Wie lange denn? 48 auf dem Tacho. Ja, noch ein bisschen geht noch. Apropos Harry Potter. Oh shit. Habt ihr den Unfall von Tesla mitbekommen? Und Thema Nummer 2 streichen. Ich hatte es bloß so peripher, dass scheinbar ein tödlicher Unfall war, aber mich nicht genauer beschäftigt damit. Also ja, es gab einen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug, welche ja einen Autopiloten-Modus haben. Und eigentlich auch ein Kerl, der aufpassen soll, oder? Eigentlich ein was? Eigentlich ein Kerl, der aufpassen soll. Ja, klar, aber... Das war ja zur Debatte, ob das daran lag, dass der Fahrer unachtsam war oder Also das war höchstwahrscheinlich, dass das war, um Nachtsam war, aber warum, ist die Frage. Weil er angeblich dem System voll vertraut hat, laut ja, und also man kann es ja nicht beweisen, aber man hat in dem Fahrzeug einen portablen DVD-Spieler gefunden mit einem Harry Potter-Film drin. Er soll jetzt den Film auch geguckt haben werden. Jetzt stellt sich, ja, das kann man nicht beweisen, aber es stellt sich die Frage, war der Typ halt, also der Typ war halt so dämlich und hat wohl anscheinend tatsächlich unachtsam das Ding, das Auto fahren lassen. Mhm. Ah. Oh. Ah, hat Tesla den Wagen dann so beworben, dass der alleine deswegen, fahren kann? Also das ist derselbe Kram, den die meisten anderen Fahrzeuge drin haben. Das ist derselbe Kram, den die meisten anderen Fahrzeuge haben, mit dem Unterschied, dass es bei diesen Fahrzeugen immer ein Fahrassistenzsystem genannt wird und Tesla das einen Autopiloten genannt hat. Ja, weil wenn ich das nämlich höre, klingt das für mich nicht wie Spurrillenkontrolle oder vibrierende Lenkräder oder irgendwie so ein Quatsch, weil das klingt also, wie, ja, nee, guck dir mal einen Film an, ich übernehme. Das Fahrzeug fährt von alleine und reagiert halt auf Verkehr, ganz normal. Und was die Ursache, weshalb das Ding überhaupt einen Unfall gebaut hat, sein soll, ist, der Himmel war hell und der LKW war weiß. Weshalb das Fahrzeug den LKW wohl nicht erkannt hat. Und während der LKW ja gerade am Abbiegen war, ist das Fahrzeug schön unter den Sattel hier links rum, also und unter den Dings gefahren und hat den abgeschabt. Ja, das sind ganz, das ist eh, müssten die Lastwagen neu designen, weil das ist ja, wurde auch bei der Fahrschule schon so gesagt, so, ja, dass die Scheiße gefährlich hätte. Ich finde das im Moment allerdings auch ein bisschen makaber, wie sie versucht, also wie Tesla versucht, das ein bisschen runterzuspielen, nachdem die dann irgendwie ein Video ein paar Tage zuvor oder so veröffentlicht hatten, oder ein paar Wochen zuvor, wo der irgendwie auch auf dem Highway unterwegs war und dann halt ein Laster neben ihm halt praktisch auf seine Spur rüberziehen wollte nach rechts. Ja, aber das Fahrzeug, dann aber wirklich, muss man sagen, relativ cool ausgewichen ist, weißt du? Und dann versuchen sie gerade einfach so dieses so, ja, nee, also eigentlich funktioniert's ja. So hier dann das Beweisvideo, so, ey, der wird ihm jetzt eigentlich voll reingefahren, aber das Fahrzeug ist selbstständig 1 bis 2 Meter weiter nach rechts gefahren. So, das heißt, wir dürfen keine weißen Autos mehr verwenden. Ja. Nicht an hellen Tagen. Und blaue aber, und schwarze in der Nacht. Wenn ihr mich fragt, finde ich, muss man jetzt nicht unbedingt Tesla dafür absolut belangen und die jetzt total verteufeln, weil das System ist ja schließlich immer noch in weiter Verbesserung. Und naja, irgendwann, ich erwarte schon, dass wir irgendwann mit Fahrassistenzsystemen eigentlich nur noch unterwegs sind und deswegen alle Fahrzeuge ja dann wahrscheinlich eh unfallbefreit fahren werden. Aber im Moment hat das System einfach noch nicht für diese Situation gereicht. Und deswegen sollen die Autofahrer ja auch immer noch achtsam bleiben. Sie können ja ruhig die Hand vom Lenkrad nehmen, aber sie sollen bereit sein zu reagieren, wenn was schiefläuft. Und das ist ja jetzt die Sache, weshalb die dann das nachuntersuchen. War der Typ abgelenkt und hat einfach nicht gesehen, dass da gerade ein LKW auf ihn zukommt? Ja, er war garantiert abgelenkt, weil ja, muss selbst wenn du es nicht bist, du kannst sitzt. Guck dir 3 Stunden an, wie jemand auf einer Straße fährt. Natürlich wirst du da abgelenkt sein, ja, nach 5 Minuten. Und deswegen finde ich es ja auch schade, wenn dann plötzlich Tesla mit weiße hier Fackeln und Forken belagert wird, weil jetzt Leute das System verteufeln wollen. Das einfach noch nicht, naja, reif genug ist, dass man halt wirklich, weißt du, sich wegdrehen kann und gar nicht mehr den Verkehr beachtet. Ich hab, ein bisschen ist ja auch die Angst vor Automatisierung, aber ich habe was gehört mit so anderen Argumenten gegen die Sache und da sind ein paar Argumente, die wirklich durchkommen, weil wir zum Beispiel, stell dir vor, wenn jetzt von heute auf morgen alle Autos so selbst fahren wären und so, ja? Wegen Rechtsstreiten und so würden sie sich garantiert auch unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Geschwindigkeiten bewegen, oder? Davon sollte man eigentlich ausgehen, ja. Das heißt, anstelle von, wie im Augenblick es ist, alle Autos eigentlich auf den Straßen 55 fahren, werden plötzlich alle Autos 45 fahren. So. Das heißt, schon mal wird der allgemeine Verkehr langsamer. Dann auch die Sache, dass Leute, die normalerweise nicht gefahren werden, weil die nicht fähig wären oder so sehen, das heißt auch zum Beispiel große Teile der Rentner oder so, die sonst normalerweise zu Bussen oder so greifen würden, würden dann dazu eher greifen. Das heißt, plötzlich hast du auch viel mehr Verkehr auf der Straße. Möglich. Und das sorgt natürlich dann für noch mehr zugestaute Straßen. Das heißt, anstelle, dass wir überall schneller kommen. Automatisierter Verkehr kann auch deutlich effizienter fahren halt. Du hast nicht mehr das Problem, dass du auf irgendwelche seltsamen Verkehrsteilnehmer achten musst. Nicht, wenn es wird immer noch Spaß, Leute drin bleiben, die nicht, die lieber selber fahren wollen, die einfach Spaß daran haben. Ja, so lange wird das ja auch ein Problem bleiben, dass die Leute einfach nicht aufhören dürfen, den Verkehr zu beachten. Dann könnte man aber auch genauso gut sagen, dann darf man nicht aufhören, die Hände am Lenkrad zu halten. Weil diese eine Millisekunde, wenn doch irgendwas schief läuft, die Hände zum Lenkrad zu kriegen, kann schon zu spät sein. Hätte der Typ zumindest gemerkt, dass der LKW im Zug kommt, hätte er sich vielleicht einfach retten können. Nicht unbedingt selber reagieren zum Ausweichen, sondern wenigstens seinen Arsch retten. Kann auch so blöd sein zu glauben, dass wir 2016 schon eine Technologie haben, die vollkommen autonom fährt, ohne dass der Mensch irgendwas dafür machen muss. Das haben Leute in den 50ern geglaubt. Oder mit Tempomaten. War das auch irgendwie kontrolliert? Ja. Also so weit sind wir noch nicht. Die Technik funktioniert zwar schon überraschend geil von dem technologischen Aspekt, also dass man schon so weit ist, aber es reicht einfach noch nicht. Die Leute müssen einfach noch kapieren, dass man eben nicht aufhören darf, den Verkehr zu beachten. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Sprit das eigentlich frisst, das autonome Fahren. Da sind Computer und Technologie dran, die dann von der Lichtmaschine Strom fressen, also mehr Leistung durch, mehr Saft brauchen, also wird mehr Benzin verbraucht dadurch. Die Systeme können relativ klein sein. Also wenn sie nur dazu da sind, diese Berechnung zu machen, dann kannst du auch nur Hardware machen, die dazu da ist, das zu tun und nicht mehr. Ja, sprich, das System ist so effizient wie möglich. Ja klar, aber das muss nicht zwangsläufig so. Bleiben wir mal dabei, dass wir immer noch über ein Tesla-Fahrzeug reden. Wie viel Sprit verbraucht ein Tesla-Fahrzeug? Sind nicht auch Hybrid-Teslas? Weiß ich nicht. Ich dachte, Tesla macht einzig und allein Elektrofahrzeuge, nichts mit Hybrid oder Benzin. Glaube ich auch. Keine Spritschlucker. Ja, und selbst wenn, das ist mehr von der Batterie fressen, die auch mehr für die Umweltbelastung ist. Ja, komm. Technik wird immer besser, sie wird immer effizienter. Irgendwann sind die Computer, die vielleicht jetzt so groß sind, nur noch irgendwann so groß und fressen noch weniger Strom. Von daher, die Technik ist ja eigentlich nur dazu da, um noch besser zu werden. Und irgendwann funktioniert das halt einfach ganz gut. Und nur wie wir in einer unserer früheren Folgen, hallo, wir sind Knackpunkt, ja, erzählt hatten, das hatte Marek ja, glaube ich, den Artikel, wo es darum geht, dass sie aus Versehen Akkus erfunden haben, die ja nahezu unendlich halten. Also nee, nicht nahezu unendlich, aber nicht kaputt gehen durch mehr, also durch Aufladen und Entladen. Ja, nicht kaputt gehen heißt das ja nicht, dass die nicht auch trotzdem Energie verlieren im Vergleich dazu zum Nicht-Aufladen, weil das passiert immer. Weil wenn es bloß die Wärme ist, die damit drauf geht, wenn es auflädt und der Akku warm wird. Naja. Energie geht immer verloren, wenn du es tauscht und sonst was. Das größte Problem, was wir mit Akkus heutzutage haben, ist ja, sie haben wenig Kapazität und sie gehen kaputt halt. Sie werden immer schlechter. Ja, aber das hilft der Technologie weiterzutreiben, indem einfach in 2 Jahren neue Leute neues Handy kaufen müssen. Ja, also ich bin mehr so der Fan von, ich möchte ein Smartphone haben, was wieder eine Woche hält, so wie ich früher mein Handy eine Woche lang benutzt habe. Das wäre ein Traum. Aber dann muss auch zurückgehen und die Woche das kaum benutzen für Browsen oder sonst was. Ja, das stimmt. Aber Akkus können ruhig besser werden, Punkt. Habe ich nichts gegen. Ja. Oder mal zu den Filmen. Ja. Ja, warum nicht? Hallo, wir gucken uns jede Woche einen der besten Filme der Welt an. Diese Woche hatten wir den Goldrausch von Charlie Chaplin. Von 1925, ne? Ein schöner Schwarz-Weiß-Film und richtig stumm, bis auf die Klaviermusik dabei. Das ist das Interessante. Was für eine Version hast du gesehen? Wir hatten eine gesehen, die hatte noch hier Narration gehabt. Ja. Die war übersprochen. Da war die Musik, aber ich glaube, Charlie Chaplin selber hat dann einfach gesprochen, was passiert, hat die Leute gesprochen, was sie sagen. Also irgendein Sprecher war da auf jeden Fall, der das halt alles kommentiert hat. Bei mir war es komplett stumm, bloß mit den schwarzen Textteilen da zwischendrin und sonst bloß Klaviermusik. Diese Textteile hatten wir nicht gehabt. Dafür hatten wir jemand gehabt, der diese Szenen erklärt hat. Das klingt doof. Die Textpassagen sind ja sowieso kurz. Wenn die jemand vorliest, geht das genauso schnell weg. Während halt die Szene sich noch am Aufbau befindet. Ja, aber trotzdem. Wie ist denn euer erster Eindruck so dazu gewesen? Ich bin ein bisschen durchwachsen. Ich bin nicht so sehr davon überzeugt, außer wenn man natürlich das Alter davon anguckt. Das was anguckt? Wenn man sich das Alter davon anguckt, weil 1925, so uff, ja. Wie weit war also, sie da? Mich hat der Film richtig gut unterhalten, muss ich sagen. Es ist sowieso sehr lange her, dass ich mal wieder was von Chaplin gesehen habe, weil von dem kennt man eigentlich nur kaum Sachen, außer die wirklich, wirklich populären. Und ich bin immer wieder davon begeistert worden, wie gut der Typ Slapstick machen kann. Ja, war das auch also, so ein großes. Dieser Film hat so viele schöne Momente, in denen einfach halt Charlie Chaplin sich verhält wie Charlie Chaplin und das ist einfach Wahnsinn, was wie der Typ das, also ich habe keine Ahnung, wie oft er das proben muss oder wie gut er darin tatsächlich eigentlich war. Wenn das viel Aufwand brauchte, das immer wieder zu drehen, dann keine Ahnung. Aber ich finde den Film richtig cool von weißt du, dem Slapstick-Gehalt her. Ja, was ich lustig finde, ist die Tatsache, dass der Film so unglaublich ernst ist, wenn Chaplin gerade nicht da ist. Ja, wenn du die Teile von ihm rausdrehst, dann hast du ein unglaublich ernstes Drama und ansonsten hast du echt nur Klamauk dann die ganze Zeit, wenn du ihn siehst. Nicht sehr, ganz, sehr, aber doch sehr schön, andere. Sehr schön gemacht. Eben ja, weil die Charaktere also, so, die wirken so, wie soll man das sagen? Ich meine, Chaplin verhält sich ja immer so hapselig, ne? Der kann ja nicht stillstehen quasi, wenn er nicht gerade nichts tun muss, tatsächlich. Und wenn er einfach mal gerade nicht auf der Szene ist und du die ganzen anderen Schauspieler hast, dann wirkt das so viel anders. Weil der Film ist ja eigentlich kein, der Film ist ja nicht zwangsläufig so witzig, ehrlich gesagt, von dem Inhalt. Aber ich meine, das meiste Drama, also bei mir, dem ich am meisten runtergezogen hatte von der Komik her, waren absolut mit Chaplin drin. Ich weiß nicht, ich mochte dies, also ich habe den Film auch gesehen als, es ist ein Slapstick-Film. Ja, Sven, du hast ihn, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Hat's jetzt nicht gesagt. Doch, ich habe ihn gesehen. Ich fand die Szene richtig geil, als George Clooney mit zwei Motorrädern und Brad Pitts Kopf auf einer Pike und mit zwei Shotguns und Shotgun-Kugeln, Shotgun-Patronen. Ja, du hast die Extended Magazin. Edition gesehen. Ich habe die Extended Edition gesehen mit dem Bonusmaterial und Kommentar des Regisseurs. Wann ist Brad Pitt geboren? Ja. Weil ich bin ziemlich sicher, du hast eine Fassung gesehen, wo zwei Spermien dann mit Maschinengewehren aufeinander geschossen haben. Und dann eingefroren wurden. Würdest du Brad Pitt etwa als Spermien bezeichnen? George Clooney ist eine Spermie. Punkt. So. 1925 war er eine, da wurde er eingefroren und dann erst aufgetaut. Ja. Okay, weiter. So, also ich meine, wir haben ja jetzt noch nicht über den Inhalt des Films groß gesprochen, ne? Ja, also das war ja erstmal so ein Eindruck. So tendenziell positiv, aber ich sehe den nicht so stark, weil es ist trotzdem nicht einer, den ich mir wirklich einfach so frei angucken würde wie einen anderen Film oder so. Er ist halt so ein Exot und gut in der Klasse, der er ist, aber für einen allgemeinen Film sehe ich den so im Mittelbereich eher. Aber von der Geschichte, wir haben den Goldrausch, wie der Titel schon sagt, im Yukon oder sonst was. Also hoher Norden, tiefer Schnee, überall ist Eis, Schnee, Scheiße, selbst Bären sind am Rumlaufen. Fucking Arschgebiet. Und wir kriegen da erstmal mit, da ist ein Kerl, der findet Gold. Big Jim. Der findet Gold, haut ein Schild rein, das ist mein Claim hier gehöre ich hin. Das ist mein Gold, schnappt sich ein Stück davon und will dann halt wieder zurück zur Stadt, um das eintragen zu lassen, seinen Claim, reich zu werden und sonst was. Aber dann kam ein starker Sturm. Und so finden er und ein ziemlich watschelig gehender Kerl mit einer Melone und einem Schnurrbart zu der Hütte eines anderen Kerls. Ich weiß nicht, hatte der einen Namen bekommen? Ja. Ich hab nur Big Jim in Erinnerung, weil da ja, und Georgia, aber Big Jim. Der andere Big war einfach ein Verbrecher, der sich in der Hütte versteckt hatte, aber ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Also, die Sache war dann einfach bloß dieses, so, der Kerl hat seine Hütte, plötzlich mitten in einem Sturm taucht dieser kleine Kerl mit Melone und so auf, der Schlacksige, und ist sein Futter am Fressen. Und der so, fuck the shit, du geh raus. Aber dann kommt dieser Bär von Mann rein. Und sagt dann, ja, das ist jetzt meins. Und dann der kleine Schlagsinkel, oh, hier, hast du was zu essen? Black Larson. Black Larson war der Verbrechertyp. Mhm. Dann war er das. Auf jeden Fall, dort kommt der Winter und die müssen erstmal versuchen, dort zu überleben. Durch den Sturm, schicken den einen dann weg, indem sie Karten gezogen haben. Und dann ist da eine herrliche Szene, wo sie haben Hunger. Und was macht man, wenn man Hunger hat und nichts zu essen gibt? Man fängt an, Sachen aus Leder zu futtern. Wie Schuhe. Und Charlie Chaplin Schuh wird dann gekocht. Und dann bloß alleine, wie das wirklich wie ein Braten behandelt wird. Dann erst auf den Teller und dann auf auf zwei Teile aufgeteilt. Oder nein, ich möchte lieber das Stück haben. Schnürsenkel rausziehen, dann Oberseite von Unterseite trennen und das dann auch so ein schöner alter Schuh. Die wurden mit richtig schönen Nägeln geschlagen. Mhm. Ja, dann hast du den einen mit dem Lederstück. Vorher sogar noch, wo der Black Larson-Typ wollte, dass The Lone Prospector, so heißt die Figur ja in dem, also die Charlie Chaplin-Figur, ja, wo er ihn raushaben wollte und er hält die Tür auf und dann kommt die ganze Zeit dieser Sturm und Chapman muss dagegen ankämpfen und ist einfach zu schwach und wird die ganze Zeit zurückgestoben. Oder und der schlittert so schön auf dem Boden rum. Ich finde, der Typ ist einfach fantastisch von der Körperhaltung. Das war super. Oder wie das auch war, wie der dort die Laterne hatte vorher und dort richtig hungrig war, dreht sich den Dochtwachsstück raus, ist der Beißer so, oh, Salzstreuer. Oh. Ja, und dann wird die Katze gegessen. Also, oh. Aus Verhunger. Also es ist bloß wie die abhungern sind, da sind richtig geiler Slapstick da dabei. Und dann, es taut aber auf, die kommen dann doch zu Futter, weil ein Bär die angreift. Mhm. Und dann, ein Bär, Bär, halt warte, wir haben ein Gewehr. Ein Bär, ein Bär. Ein Bär, ein Bär. Wunderschön. So, dann der Tram Child Chaplin kommt in den Dorf zurück und dort ist er halt richtig arm. Der rennt auch für den Rest des Films bloß mit einem Schuh rum und einem Bündel Stoff um den Fuß. Ja. Weil er sich keinen neuen Schuh leisten konnte oder so. Und dann kommt er dort erstmal in eine Kneipe und findet dort ein Mädel, worauf er scharf ist. Und das hat aber ihren eigenen Stecher. George hieß er einfach. Aber um den halt irgendwie, der ist ein bisschen zu aufdringlich, sie hat keinen Bock auf ihn. So, nein, ich tanze mit den anderen Kerl da. Und das ist eine Szene, die ich richtig schlimm gefunden habe, wo Charlie Chaplin ohne Unterbrochen einen Hund antreten ist. Das ist kein Scherz, er ist einfach bloß den Hund am Wegtreten. Ab da war ich so ein bisschen von dem entfernt, ich mochte den nicht mehr. Ja. Ich kann niemanden nicht mögen, der die ganze Tiere tritt. Ja, das ist... Schauspiel, das ist doch nicht. Charlie Chaplin hat doch nie im echten Leben wirklich Hunde getreten. Das war doch nur während des Films. Ja, nee, er war nur pädophil. Darüber möchte ich mich jetzt gerade nicht äußern. Historisch Tatsache. Wir reden hier über seine woher? Wir reden hier über seine Karriere als Schauspieler. Der hatte irgendwie das zum ersten Mal. Oder so. Doch, Charlie Chaplin, kannst du mal nachgucken. Der hatte mit jungen Mädeln rumgehangen. Geschichte ist was Tolles, oder? Sehr gut. Ich kann das jetzt nicht googeln, dann landet man auf Listen. Ja, das war der Film. Ja. Aber er ist scharf auf das Mädel, hat aber keine Kohle, verzieht sich erstmal, schafft es dann, sich bei einem anderen Kerl in sein Haus einzunisten. Auf eine schmierige Methode, dass er so tut, als ob er verhungert und erfrieren ist. Mhm. Wenn man sich einfach mal verschreibt, Charlie Chaplin Pesto. Oh, ist das schwarze Nudeln? Wenn man sich einmal verschreibt, da kommt man wieder auf Listen. Also, möchten Sie Pasta kaufen? Ja. Nee, wenn du es richtig schreibst, kommst du auf die Listen. Wenn du Charlie Chaplin Pesto suchst, dann findest du wahrscheinlich überhaupt nichts. Ja, Pestophil, ne? Benutzt das Hashtag Pestophil. Aber da kommt es auch dazu, dann hat er eine schöne Schneeballschlacht mit ein paar von den anderen Tänzerinnen von dem Laden und die versprechen ihm so, an Silvester treffen wir uns, machen ein Essen und dann arbeitet er erstmal darauf hin. Und dann, es geht nicht unbedingt gut für ihn aus. Ich glaube, weiter muss man dann nicht machen. Naja, immerhin hat es wieder ein Happy End. Also, es hatte ein paar Szenen, die einfach so, die muss man mal gesehen haben. Wie zum Beispiel, ich hatte bisher das Ganze mit dem, wo er mit den Kartoffeln und den Gabeln am Hantieren war, bloß aus den Simpsons gekannt. Wo ja Grandpa Simpson dann verklagt wird von Disney. Weil die haben halt nur so die zwei Kartoffelsachen und so. Und überraschend gut, also verdammt gut, einfach bloß dieses mit so leichten Körperbewegungen und so, was den Eindruck machen könnte, dass das wirklich diese scheiß zwei Gabeln seine Beine sind. Zu der Szene mit dem Trick, wo er sich bei dem Typen einnistet, fand ich absolut genial, wie er sich in den Schnee legt und sich dann tragen lässt, als wäre er komplett steif gefroren. Und einfach nur alles im Körper verkrampft, um sich nicht zu bewegen. Ja, der war einfach bloß und wie ein Brett. Das war absolut genial gemacht. Super. Eine krasse Körperhaltung. Ja. Boah. Ich meine, die ganzen Schauspieler in den Zeiten kamen ja auch alle vorher von Theaterstücken oder sonst was. Also das waren dann Leute, die halt dann auch schon gewohnt waren, du hast halt bloß einen Versuch und musst es dann durchziehen. Und das sind halt auch Leute, die mehr gearbeitet haben und so das sind. Weil ich meine, unsere heutige Schauspielerkultur ist ein bisschen faul geworden in der Hinsicht, weil wir haben jetzt nicht mal, wir haben ja digital wird Kram aufgenommen bei jeder Filmproduktion. Das heißt, du magst die Szene nicht, machen wir nochmal. Du magst sie nicht, nochmal. Nicht, nochmal. Wenn es nicht gerade irgendwie einen Spezialeffekt gibt, der nur einmal gemacht werden kann, weil es in die Luft gejagt wird, was ja mittlerweile dank CGI noch seltener wird, dann kannst du es so oft machen, wie du willst, musst nie auf Anhieb. Ja. Deswegen wenn man halt Michael Bay heißt, benutzt man eh nur die immer selben China-Böller, Jahr für Jahr. Ja, der hat auch Szenen aus seinen anderen Filmen geklaut. Nennt man das noch Klauen, wenn es aus seinen eigenen Filmen ist? Recycling. Hat sie sich gebohrt. Also er hat irgendwie Szenen Upcycling. Aus der Insel verwendet bei Transformers. Ja, stimmt. Oh, ja, ja, plus CGI ein paar Roboter rein und oh ja, ganz neue Szene. Das ist ja. Ganz, ganz toll. Ganz ich meine, wozu neu rendern, ne? Ja, ja, ja. Aber so, also der Film, Komödie ist auf jeden Fall wert, sich wenigstens einmal angeguckt zu haben. Ich hatte bloß das Problem jetzt, ich habe es ja komplett als Stummfilm gesehen und ich hatte erstmal so gedacht, so, hey, das ist ja, das heißt, du musst ja bloß auf eine Sache achten, das heißt, es ist angenehmer, das zu gucken oder so. Aber ich habe das zum Teil sogar ein bisschen anstrengender gefunden, weil es wirklich dieses ist, weil von der Musik kann ja nichts geben. Das heißt, du musst wirklich die komplette Zeit auf das Bild achten. Weil ja, dadurch, dass du keine gesprochene Narration hast, musst du ja den Kontext der Szene ja selber erkennen. Ja, oder guckst du aus 5 Sekunden weg und siehst nicht die Szene, wo der Text geschrieben stand, dann kannst du schon was Wichtiges verpasst haben. Das wird dir durch nichts angedeutet oder sonst was. Also diese neu vertonte Version, die ist echt zu empfehlen. Die macht das sehr angenehm, das zu gucken. Also, So, ich habe euch ja vorher die Skalierung reingeschickt. Habt ihr denn schon eine Position, wo ihr denkt, den Film anzuordnen? Jetzt, wo du ihn nicht mehr magst, glaube ich, ganz hoch. Ja, fuck you. Ordentliche Regeln und so, ja? Fuck. Ja, genau. Ja, ja. Dude, ich kenne dich. Du rechnest so. Ja, weil keiner wählt, da gehe ich da oder so. Das machst du auch bei Cards Against Humanity dauernd. Ja, nee, das ist das Witzigste, aber es ist von Christian. Dann wähle ich das hier. Und ja, er ist so ein Arschloch. Aber nur zu 50%. Runde 1, 2, 3. Nee, nur zu Christian. So, ich hab meine Stelle. Ich nicht. Soll ich jetzt auch nur wählen aufgrund dessen, was jetzt hier erzählt wurde? Nein. Hast du ihn wirklich nicht gesehen? Du hast ihn nicht gesehen. Nee, ne? Ja, deswegen. Also. Macht bei wenn dir nicht gar keinen Sinn. Aber ich kann ja mal von dem, was ich wenigstens höre, kann ich ja mal zumindest eine vage Ahnung dazu geben, auch wenn das ja nicht unbedingt mit reingerechnet werden sollte. Okay, ich hab's. Gut, vielleicht sollte ich dann mal anfangen. Ja, mach aber, mal. Ja, warte, du hast deine Position noch nicht. Nee, hab ich auch nicht. Nee, ich muss das wirklich anhand dessen ausmachen, was ihr sagt, weil ich kann es gerade echt nicht einordnen. Ja, das ist auch schwierig. So funktioniert das nicht. Du musst deine objektive Einschätzung zu dem Film geben. Dann sitzen wir hier morgen noch, fürchte ich. Ja, nein, eine Zahl dauert nicht so lange. Gut, wird das der nächste Podcast aller Zeiten. Willst du wirklich sagen, dass dieser Film vielleicht schlechter war als, oh ja, Fanny und Alexander? Ja. Nee, dass er das übertrifft, ist klar. Siehste, hast du schon mal nur noch einen Film weniger. Siehste, arbeite dich hoch, bis du anfängst, dir Gedanken zu machen, ob die Filme nicht gleichwertig sind. Dann hast du schon mal die Position. Christian, möchtest du nicht eigentlich diese Liste mal irgendwie korrigieren? Da steht immer noch Sunset Boulevard oder für eine Handvoll Dollar hat immer noch dieses Leerzeichen da. Das ist hey, wenn ich anfange zu korrigieren, muss ich alles korrigieren und das Wildcat. Und Zahlen werden langsam mal ganz gut, dass man das mal. Red mal nicht drum rum. Was für eine Pose hast du? Komm. Wir haben hier Zuschauer, die sind 22. Ansgar, du. Bewieg dich. Ansgar versucht gerade den Plot irgendwie nochmal bei Wikipedia zu lesen. So. Nee, ich versuche das mit den anderen. Ich glaube, Filmen der Plot ist der wenigste Problem bei dem Film. Ist es nicht witzig, wieso das, was wir immer machen, plötzlich völlig unerwartet den Ansgar getroffen hat? Das, was wir immer machen, ich habe schon die letzten Episoden, wo ich dabei war, immer Schwierigkeiten gehabt. Okay, gut, dann mache ich mal wenigstens so als Zeitfüller. Also meins könnt ihr gerne getrost rausrechnen, aber von dem, was ich jetzt nur gehört habe, würde ich ihn auf jeden Fall irgendwo zwischen Reservoir Dogs und Nada und Simin eintragen, aber wahrscheinlich eher nach Sunset Boulevard und von dem, was ich bisher gehört habe. Jetzt so darf Ansgar, weil jetzt habe ich mehr Zeit rausgeholt, als ihm lieb ist. Ja, also, Ansgar, du musst ja nicht sofort eine Begründung geben, aber du solltest vielleicht mal eine Zahl finden. Weil halt besser wenn als eine Zahl Film. Stehen will. Dann können wir für dich zählen. Worum ging es denn berüchtigt nochmal? Habe ich den gesehen? Weil ich weiß, In Their Eyes und Sunset Boulevard habe ich nicht gesehen. Jetzt bin ich mir nicht mal ganz sicher, ob ich Berüchtigt gesehen habe, weil ich mich an den Titel nicht erinnern Nazis. Kann. Nazis! Das fasst die Allgemeinheit. War das der, den wir verwechselt hatten erst? Wo wir dachten, hey, das ist ja der Film, aber das war was völlig anderes. Ach stimmt, wo wir es mit dem Fenster verwechselt hatten, ne? Ja. Stimmt, wo die Frau der Superspion war. Wo einen gefickt cool. hat. Nee, alles klar, dann weiß ich jetzt wieder Bescheid. So, weißt du, okay, wo dann, bringt es sich deiner Entscheidung etwas näher. Dann ist meiner besser als Sunset Boulevard, den ich nicht gesehen habe. Und alles andere, also zwischen Berüchtigt und Sunset Boulevard. Das heißt, du möchtest die neue Nummer 18 haben. Wenn das die Nummer ist, ich weiß es nicht. So, Marek, wo kann man dich denn einordnen? Weil es steht keine Nummer auf meiner Liste hier. Wo kann man Ansgar einordnen? Ne? Irgendwo so hinter Fanny. Ansgar und Alex. Ist über Wild Tales. Versuch's gar nicht erst. Marek, wo siehst du denn? Nein. ich sehe den Film hinter Usual Suspects. Also die neue Nummer 15. Best als Reservoir Dogs. Ja. Weil ich finde, die Filme danach, die haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, weil so der Film, der begeistert einen quasi während des Films und danach denkt man aber nicht mehr viel über den Nach quasi. Also der ist einfach eigentlich nur reines Entertainment und danach kannst du ihn wieder vergessen. Da bin ich doch ein bisschen positiver als Ansgar noch, weil meine Stellung war hier in der Liste, ich sehe es trotzdem noch schlechter als Reservoir Dogs. Deswegen, bei mir ist es die neue 16. Das heißt, wir sind bei einer Gesamtsumme von 49 und wenn wir das durch 3 teilen, haben wir 16,33. Das heißt, unser 69. neuer Platz 16 Tropa de Elite wird rausfallen und wir haben dafür, wenn ich es schaffe, das ordentlich zu machen. Der Goldrausch. Ja, unser neuer Platz 16, der Goldrausch. Ist denn einer von euch schon mal auf random.org? Sofort. Ich war die letzten Folge nicht dabei, ich will würfeln. Ich generate einfach, ist mir jetzt auch egal. Oh Gott, bitte werden das. Es nicht mehr gültig ist. So, okay, Sven kann man nicht mehr trauen. So. Sag mal, Jana, stopp. So, ich habe eine Nummer. Trauen, dann. So, von Marek, der hat meine Nummer. Was ist 93. Nummer? 93. Hatten wir schon mal, oder? Toy Story. 93. Das heißt, weil wir den ersten Weiter der Reihe ja schon hatten, kommen wir auf Teil 3, der auch auf der Liste ist. Wow, Toy Story 3, im Ernst? Ja, Toy Story 3. Okay, hinter Fanny und Alexander. Hey! Oder gibt es den Teil 2 auf der Liste? Nein, Teil 2 gibt es nicht, also wird es Teil 3 sein. Einer von euch Teil 2 gesehen? Wer Teil 2 habe ich Teil 2 gesehen. Hat einer Teil 3 gesehen? Teil 2 Ja. Ich glaube, nee, den dritten habe ich nicht gesehen. Ah. Und du findest den so scheiße, Sven? Yes. Das ist wirklich schlimmer als Fanny und Alexander ist. Ich hab doch einfach jetzt so Joke gesagt, so, ja, hinter Fanny und Alexander. Ich hab schon gesagt. Können wir nicht einfach aus Jux bei Fanny und Alexander schon die 250 davor schreien? Das wurde der schlechteste Film ever war. Das ist der Prozess. Wir bleiben dabei. Und es gibt noch, und ohne Scheiß, ich habe mir die Liste nochmal durchgeguckt, es gibt locker 2 Filme, die ich noch dahinter setzen würde. Locker. Das ist eine Aussage. Wirklich noch locker. Wir nageln dich drauf fest. Warte. Das darfst du erst, wenn du Nanni und Alexander vollständig gesehen hast, sagen. Das ist mir egal. Ja, aber ist es dir das wert? Es werden Filme dahinter landen. Meine Damen, meine Herren, hören Sie meine Worte. Es werden Filme. Fanny und Alexander wird am Ende dieser Besprechungsreihe nicht auf dem letzten Platz sein. Es kann sich nur noch um Jahre handeln, bitte, damit durch sind. Zweifel ich. Vor allem der Film wird wahrscheinlich bis dahin nicht mal mehr in den Top 250 drin sein. Nee, weil das Problem ist, bis jetzt haben es andere Titel nur schwerlich auf die Liste geschafft und fallen ständig raus, obwohl die objektiv besser sind als Fanny und Alexander. Ja, aber jetzt ist die Sache so im Nachhinein, ich würde nur nochmal neu anfangen, würde ich den Prozess anders beginnen, damit, dass halt jeder eine Punktewertung selber gibt und dadurch die Durchschnittspunkte, weil so ist es jetzt gerade halt wirklich schwer, den ersten zu ersetzen und den letzten zu ersetzen. Weil um den letzten zu ersetzen, muss fast einstimmig gewählt werden, dass der schlechteste Film überhaupt ist. Das ist uninteressant. Und sobald auch nur einer zwei Filme schlechter findet, dann geht's gar nicht. Ja, aber das ist ja schließlich auch nur ein Durchschnitt, der auch noch nicht mal vollständig ist von den Leuten, die zwischenzeitlich den Filme gucken können. Ja. Was ja immer variiert. Von daher, die Liste ist ja auch nicht wirklich als ernstzunehmender Ersatz für IMDb zu sehen. Von wegen! Die ist besser! Dude. Die einzige richtige Wahl! Das kannst du so nicht sagen. Nicht in dieser Tonlage. Wieso nicht? Besonders in dieser Tonlage. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Pizza. Pizza, weil, wow, weil Pizza einfach Pizza ist. Also, die Sendung wurde präsentiert von Pizza und der Ansgar wurde präsentiert von? Dean's Finest Old Scotch Whisky. Also, und Krake zumindest, das Wasser drin. Nee, das ist nur irgendwas, was ich im Internet mache. Die können sich nicht selber präsentieren. Können froh sein, wenn ich sie repräsentiere. Ja. Ja, also dich findet man oder findet man nicht. Like, share, subscribe to man bei Krakel Comics oder Krakel Filme. Heute kannst du nur live Werbung machen vor jemandem, der dich nicht kennt. Was? Wir haben tolle Mann mit Hutfilme. Ja, dem Internet. So, das. So. Ja, auf krakelcomics.net findet man Links zu allen meinen anderen Sachen. Twitch, Drawception, YouTube und den ganzen anderen Scheiß. Oder Twitter ist auch noch. Aber ich glaube, du nicht irgendwie noch was machen. Entschuldigung, krakelcomics.com, Entschuldigung. Ich hab das mit diesen scheiß Cookies so, ich brauch nur KR eintippen. Und dann krieg ich sofort das ADS, meinen eigenen Link angezeigt. Und daher drücke ich aber nur schnell unten Enter, das hab ich er ist gemacht. Sich selbst sein bester Besucher. Ja, musste auf die Startseite zum Hochladen. Ja, ja. Das ist nur Wasser. Ja, Marek, du müsstest nicht immer noch irgendwas machen, wo wir dich finden müssen. Marek hat keine Online-Präsenz. Ich tauche ja schließlich nur in Knackpunkt auf, von daher. Ja, wenn er nicht versucht, sein TF2-Server zu finden. Marek ist der gläserne Mensch, aber es ist Obsidian und das ist schwarz und undurchsichtig. Findet seinen TF2-Server, es ist... So, und uns zwei finden wir bei Knackpunkt Gaming und sonst dergleichen. Der Knackpunkt auf. Aber warte mal. Und du wirst doch wen grüßen. Wann kommt der? Der kommt jetzt kommenden Samstag, ne? Ja. Schaltet ein beim neuen Terraria LP und so. Ich glaube, ja, bis dahin habe ich das fertig. Wenn nicht, wird es heute kommen. Ja, weil Minecraft konnten ja scheinbar keine Leute zusagen. Richtig. Deswegen haben wir jetzt mit Terraria begonnen. Naja, ja, also, bestgünstig. Es haben genug Leute, die gesagt, ich habe eine Aussage gegeben, wann ich kann, ne? Ja, ich habe keine so feste Ansage, hey, wir wollen anfangen dann. Da ich das Projekt nicht leite, sehe ich mich nicht in der Position, dafür zu sorgen, dass alle zum Zocken vorbeigehen. Oh, Leute, jetzt nicht das jetzt gegen Zorn. Ende. Halt, können wir reden. Exciting. So, aber deshalb grüßen wir unseren Co-Host und Moment, Mitmacher. Warum sind wir noch in der Konfi mit der Person, die Charlie Chaplin als Pädophilen darstellt, ohne einen einzigen Beweis dafür genannt zu haben? Fakten über die Scheiße. Chaplin, der Film. Ich habe ein einziges Buch gefunden, in dem der Typ darüber redet, dass das vielleicht hätte gewesen sein könnte. Chaplin, der Film mit Robert Downey Jr. Okay. Robert Downey Jr.? Charlie Chaplin? Robert Downey Jr. hat Charlie Chaplin gespielt in dem Biofilm. Ja, keine Ahnung. Du hast keine Ahnung vom Film. So, aber wir grüßen da nochmal, damit wir nicht unterhalten werden. Von wie Andrea, die mit dabei ist bei den. Den muss ich gucken, ob es uns Film überhaupt gibt. Das ist der Beweis. Wir danken dem einzigen Zuschauer, der es geschafft hat, diesen Stuss, den wir machen, von vorne bis hinten zu ertragen. Es tut mir leid. Sie ist übrigens auch Gast im Terraria-Projekt, möchte ich nur nochmal so erwähnen. Und guckt das heute wirklich, glaube ich, zum ersten Mal. Und Joseph, falls du das hörst. Generiert sie Klicks, brauchen wir sie bei Knackpunkt. Joseph. Als Werbeträger oder so. Wir haben immer noch das Gewinnspiel gemacht und wir konnten dich nicht erreichen und du hast auf Kommentare nicht reagiert. Also gib uns irgendwie eine E-Mail durch, wenn du was willst. Jada, jada. So, aber wir alles Wichtige gesagt, alles getan, wir können Schluss machen. Ciao! Nicht noch. Nein, stopp! Das Peace Best of von Juni 2016 ist. Ciao! Stopp! Aus! Aus! Aus! Ja, sehr gut.